Kapitel 7 Die Rolle der staatlichen Haushalte. Vorbemerkung: Die Verbindung zwischen Währung und Staatsfinanzen wird hergestellt durch die staatliche Verschuldung. Staatliche Schuldpapiere bilden immer auch einen wesentlichen Teil des Geldvermögens in einer Volkswirtschaft. Die Zinsen für diese Papiere sind einerseits Ausgaben im Staatshaushalt, andererseits aber eine wesentliche Einnahmequelle der Besitzer von Geldvermögen. Das von der Notenbank mitbestimmte Zinsniveau beeinflusst nicht nur die Inflationsrate und die Verfügbarkeit von Geld und Kredit in einer Volkswirtschaft, sondern auch die Kosten der Staatsverschuldung für die öffentlichen Haushalte und die Rendite der privaten Geldvermögen. Die Zusammenhänge sind also komplex und dazu erkennbar mit ganz divergierenden Interessen befrachtet. Dies ist historisch gesehen eine der Begründungen für die Unabhängigkeit einer Notenbank. Zum Einstieg in die nähere Diskussion der Staatshaushalte nenne ich vier Grundsätze einer vernünftigen makroökonomischen Politik. Der von der Notenbank geforderte Zins soll grundsätzlich immer positiv und auf die mittelfristigen Wachstumsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft abgestimmt sein. Die institutionellen Vorkehrungen gegen übermäßige Verschuldungsgrade, Leverage, auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens sollen strikt sein. Die öffentlichen Haushalte sollen mit ihrer Verschuldung immer deutlich unter dem Sparaufkommen von Unternehmen und privaten Haushalten bleiben. Die staatliche Finanzpolitik soll das Staatsdefizit primär aus haushaltswirtschaftlicher Sicht und erst sekundär aus konjunkturpolitischer Sicht betrachten. Ich habe nicht von müssen, sondern von sollen gesprochen, weil es in der lebendigen Wirklichkeit von Wirtschaft, Finanzen und Konjunktur keine Regel ohne Ausnahme gibt. Seit dem Vordringen keynesianischen Gedankenguts sind Länder mit tendenziell positiven Leistungsbilanzen, mäßiger Lohnentwicklung, relativ stabilen Preisen und niedriger Staatsverschuldung immer wieder für die Probleme der Länder mit hohen Leistungsbilanzdefiziten und hoher Staatsverschuldung verantwortlich gemacht worden. In den 70er Jahren fand die entsprechende Kritik an Japan und Deutschland unter dem Stichwort Lokomotivtheorie statt. Vergleiche Kapitel 1. Dasselbe Denken offenbarte sich 2010 im Vorschlag der damaligen französischen Finanzministerin Christine Lagarde. Deutschland möge doch für einen stärkeren Lohnanstieg und mehr Binnennachfrage sorgen, dann würden sich auch die Leistungsbilanz und Haushaltsdefizite der Südländer des Euroraums verringern. Auch die Diskussionen um eine verbesserte wirtschaftspolitische Koordinierung in der Europäischen Währungsunion, die im Ausdruck Wirtschaftsregierung schlagwortartig gebündelt wurden, waren und sind von diesem Denken geprägt. Als es im Herbst 2011 um die sogenannten Sixpack-Verordnungen ging, die der Europäischen Kommission mehr Kompetenzen bei der Koordinierung bringen sollten, kostete es einigen politischen Kraftaufwand, damit nicht Leistungsbilanzüberschüsse in gleicher Weise unter eine Sanktionsdrohung gestellt würden wie Haushaltsdefizite. Die darin zum Ausdruck kommende Betrachtungsweise versteht den Wirtschaftsprozess im Wesentlichen als ein Problem der richtigen Nachfragesteuerung und Stimulierung. Das ist aber einseitig und stößt nicht zum Kern wirtschaftlicher Entwicklung vor. Viel stärker nämlich als die aktuelle Binnennachfrage bestimmt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen eines Landes seinen Leistungsbilanzsaldo. In einer Volkswirtschaft mit besonderem Gewerbefleiß und entsprechend zahlreichen exportstarken Unternehmen sinken zudem der Anreiz und die Notwendigkeit, Einkommen durch inflationswirksame Verteilungskämpfe zu erhöhen. Der allgemeine Fleiß und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen heben den Lebensstandard ja auch so. Die darin zum Ausdruck kommende Grundeinstellung mindert auch die öffentlichen Leistungsanforderungen an die öffentlichen Haushalte. Bei einer fleißigen, leistungsorientierten Bevölkerung ist zudem im Allgemeinen auch die Qualität des beim Staat beschäftigten Personals besser. Das ermöglicht gute staatliche Leistungen auch ohne den ständigen politischen Druck auf höhere Ausgaben. Fraglos stellen der wachsende Wettbewerbsvorsprung und die zunehmenden Kostenvorteile der Nordländer ein Problem für die Südländer der Eurozone dar. Der Kern der Probleme liegt aber nicht in einem Übermaß an Lohnzurückhaltung und unzureichender Ausgabenfreudigkeit in den Nordländern, sondern in der höheren Produktivität, Innovationsfreude und dem schon in den Erwerbsquoten zum Ausdruck kommenden höheren Arbeitseinsatz in den Nordländern. Solche Unterschiede kann man auch nicht durch mehr wirtschaftspolitische Koordinierung und wie immer geartete politische Kompromisse einebnen. Sie sind vielmehr elementarer Ausdruck einer wettbewerblich verfassten Marktwirtschaft. Wer hier mit Wirtschaftsregierung und Fiskalunion gegensteuern will, hängt einer bequemen Lebenslüge an. Da man ja niemanden dazu zwingen kann oder sollte, schlechter zu werden, besteht deshalb die Lösung nur darin, dass die von Leistungsbilanz und Haushaltsdefiziten geplagten Länder besser werden. Vor der Währungsunion konnte dazu eine gelegentliche Abwertung einen Beitrag leisten. Dieser Ausweg ist mit der gemeinsamen Währung verstellt. Dieses Besserwerden umfasst weit mehr als die in jedem Fall notwendige Begrenzung der Staatsverschuldung. Es erfordert ausreichend flexible Arbeitsmärkte, wettbewerbsfähige Lohnstrukturen, ein entsprechendes Maß an Innovation und technischem Fortschritt, eine leistungsfähige Unternehmensstruktur mit hoher Exportstärke und eine gute staatliche Verwaltung mit niedriger Regulierungsdichte, aber guten Regeln, die auch durchgesetzt werden. Der italienische Ministerpräsident Monti hat dies erkannt und das Programm seiner Regierung von Experten weit über Haushaltskonsolidierung hinaus genauso angelegt. Wie ich noch weiter unten zeigen werde, lässt sich ein großer Teil unerwünschter Defizite in Staatshaushalten direkt und indirekt auf qualitative Mängel der staatlichen Aufgabenerfüllung zurückführen. Die Beseitigung solcher Mängel bringt schon für sich genommen ein expansives Element wachsender Dynamik in die wirtschaftliche Entwicklung. Nur in einem sehr schlichten Kreislaufdenken können Haushaltskonsolidierung und Wirtschaftswachstum zueinander in einen dauerhaften Widerspruch geraten. Wo aber das Wachstum aus den falschen Quellen kommt, nämlich der Verschwendung und Fehlsteuerung staatlicher Gelder, ist auch eine zeitweilige Wachstumseinbuße niemals ein zu hoher Preis für eine gelungene Konsolidierung. Ohne Steigerung der Wettbewerbs- und Exportfähigkeit wird auch die nachhaltige Haushaltskonsolidierung in den Krisenstaaten nicht möglich sein. Das darf aber nicht zur bequemen Einstellung führen, dass man sich beim Haushalt nicht anstrengen müsse, solange das Problem der Wettbewerbsfähigkeit nicht gelöst sei oder Investitionen in die Förderung der Wirtschaftskraft nicht in Sicht seien. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann gibt es keinen anderen Ausweg, als dass die Volkswirtschaft in einer schmerzlichen Strukturanpassung den Boden sieht.